Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live. Talkradio mit etwas angeschlagener Stimme, das bitte ich zu entschuldigen, aber es wird schon gehen. Schön, dass ihr da seid. Wie immer freitags und auch dienstags eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ihr könnt euch zu jedem Thema melden, über das ihr gerne mit mir hier live reden wollt. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Silvia und Silvia ist 39. Silvia, hallo. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Um was geht's bei dir, Silvia? Meine Mutter ist seit 2 Monaten tot, jetzt so auf den Tag genau, und ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ist deine Mutter vor 2 Monaten plötzlich verstorben? Ja, also es kam doch ziemlich überraschend, die ist an Krebs verstorben. Mhm. Aber also es war eigentlich, also kam überraschend. Ja. Also die war 3 Wochen im Krankenhaus und dann hat man irgendwie nicht richtig was gemacht. Also, ich bin jetzt ganz aufgeregt. Das macht nichts. Wie lange war deine Mutter denn erkrankt? Ja, also das fing so nach Ostern eigentlich an, dass sie nichts mehr essen mochte. Also fing sich an, vor Sachen zu ekeln und wusste nicht mehr, was sie trinken sollte. Mhm. Und so weiter. Und dann war jetzt bis August und dann ging eigentlich noch immer ganz gut so weit, aber dann haben wir sie doch mal zum Arzt geschickt und dann CT gemacht und dann war schon Tumor von 20 Zentimeter zu sehen. Obwohl ich muss jetzt dazu sagen, die war vor 2,5 Jahren auch schon an Krebs erkrankt, Unterleib. Ja. Und ist damit Bestrahlung und sah eigentlich ganz gut danach. Ja. Hat sich super wieder erholt. Und dieser neue Tumor, wo war der dann entstanden? Der hatte sich jetzt so Niere, Leber irgendwie dann wohl festgesetzt. Und naja, dann ist sie deswegen dann ins Krankenhaus und dann ist sie 3 Wochen da. Erstmal hat man nicht wirklich was gemacht und dann, also nicht operiert und mit Chemo ging es auch noch nicht los. Und irgendwann, dann wollte man mal doch genaues endlich wissen. Ja, und dann war schon die Rede davon, kann man nichts mehr, nur noch Palliativstation und dann Hospiz. Mhm. Also. Und dann ist er aber doch, also bis dahin ist es gar nicht mehr gekommen, weil das ging dann rapide zu Ende mit ihr. Also war die Krankheit schon derart fortgeschritten? Nicht wohl, aber so war ich eigentlich, also die war noch so fit das ganze Jahr. Wir waren auch immer bei der WM und ist deine Mutter denn dann ist deine Mutter denn dann zu Hause gestorben? Nee, die ist dann, also die war dann im Krankenhaus, erstmal mit so leichten Fällen auch noch immer im Zimmer. Ne? Das war so mit Blinddarm und hat man sich dann auch deswegen vielleicht auch nicht so viel Sorgen gemacht. Ne? Und dann haben sie dann auf dem Privatzimmer. Und also an dem Dienstag haben sie uns gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr. Mhm. Und der Freitag dann haben wir schon einen Anruf gekriegt, mein Vater und ich, wir sollen ins Krankenhaus kommen und es geht zu Ende. War und deine Mutter das auch klar? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Sie hat nicht gefragt? Nee, also sie hat auch überhaupt nicht mehr mit mir geredet. Dann, da ist überhaupt nichts mehr rübergekommen, dann, als sie im Krankenhaus lag. Sie wollte auch gar nicht mehr, dass ich zu Besuch komme. Und ach, aber sie war dann noch klar bei Verstand? Ja, eigentlich, ja, 3 Wochen war sie. Wie, und sie wollte nicht, dass du sie besuchst? Nee, weil irgendwie, gut, das war jetzt immer, weil jetzt war September und es ist immer so meine Jahreszeit, wie ich immer so sag. Ich mag den Rest des Jahres nicht besonders. Ich mag nur so September bis Dezember, ne? Und weil jetzt dann September war und dann ist bei uns auch alles so andersrum. Anstatt Frühjahrsputz machen wir Herbstputz und so Sachen, ne? Ja, aber deshalb hat deine Mutter doch bestimmt nicht gesagt, dass du nicht... Nee, und deswegen, weil ich jetzt sagte, jetzt habe ich wieder so viel zu tun und da lässt du mich auch noch alleine so. Und dann meinte die immer so, brauchst nicht kommen, ne? Und ich sagte, aber natürlich komme ich doch, ne? Also war das so eine falsche Rücksichtnahme, ja, auf dich? Ja, und dann, warst du dabei, als sie gestorben ist? Ja, ich war da mit meinem Vater. Wir waren dann 4 Tage quasi in dem Zimmer mit ihr zusammen. Mhm. Und als sie dann aber verstorben ist, das habe ich verschlafen. Ich habe mir Beruhigungstropfen irgendwie geben lassen. Ja, das hast du verschlafen in dem Krankenzimmer? In dem Zimmer dann. Ja, wir hatten ein Bett reingekriegt und mein Vater hatte dann das Bett genommen und dann war noch so ein bequemer Sessel, auf den hatte ich mich dann gesetzt. Mhm. Und dein Vater hat ja auch geschlafen? Nee, der hat das wohl mitgekriegt. Mhm. Sie hat wohl seinen Namen noch gerufen dann, also bevor sie dann verstorben ist. Hat dein Vater dich dann aufgeweckt? Nee, ich wurde dann wach, da standen schon die Ärzte im Zimmer und haben den Tod schon, also notiert dafür den Totenschein. Mhm. Also es war ganz abstrakt und dann... Das ist jetzt 2 Monate her. Mhm. Und es ist für dich so, als wäre es gerade gestern gewesen, wahrscheinlich. Ja, nee, ich weiß es nicht. Es ist, nee, irgendwo ist es schon so weit weg, aber irgendwie fehlt mir halt einfach so. Wir haben einfach alles zusammen gemacht. Mhm. Also du hattest ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter. Ja, das Beste. Das war so der einzigste Mensch eigentlich für mich. Mhm. Bist du das einzige Kind deiner Mutter? Ja. Also, dann ist auch überhaupt keine Familie. Keine Bitte? Geschwister, keine Tanten, Onkel gibt es. Ich habe nie Großeltern kennengelernt. Alles war immer tot, bevor ich... Wie alt ist deine Mutter geworden, Silvia? Ist 73 geworden, im Krankenhaus noch gerade. Ah, ja. Und dein Papa ist aber noch wohlauf und dem geht's gut? Ja, er hatte jetzt gerade seinen 70. Aber zu dem habe ich kein gutes Verhältnis irgendwie. Ach so. Es ist nicht, also irgendwie, also ist jetzt auch nicht, es ist nichts vorgefallen, aber... Wir haben irgendwie so einfach keinen Bezug. Hm. Wir haben kein gemeinsames Interesse, nichts. Auch jetzt nicht die gemeinschaftliche Trauer, das bringt euch auch nicht zusammen? Nee, dem geht es eigentlich schon wieder viel besser und mir noch überhaupt nicht. Ne? Hm. Ich bin nur am Weinen. Kannst du denn deinem Beruf nachgehen? Bist du berufstätig? Nee, bin ich auch nicht. Bist nicht berufstätig? Nee. Nee, ich würde jetzt aber auch gar nicht gehen, also mal abgesehen davon, aber... Hm. Nee. Es ist natürlich immer ganz, ganz furchtbar, wenn ein Elternteil stirbt. Und dass du das so tief empfindest, finde ich normal. Und dass du nach 2 Monaten auch noch so traurig bist oder nach 2 Monaten traurig bist. Ja, das fängt jetzt erstmal richtig an. Klar. Also die erste Zeit ging noch überhaupt und jetzt, weil es jetzt auf Weihnachten zugeht und Weihnachten unser Fest war und... Ach nee, und jetzt wird hier der Weihnachtsmarkt aufgebaut und man wird nie wieder da hinkommen. Und nee, ich habe auch so keinen im Großen und Ganzen. Meine Mutter war so wirklich der einzigste Mensch für mich. Ja, hast du denn jetzt jemanden, mit dem du über deine Traurigkeit sprechen kannst? Ich habe einen guten Freund und das war es auch so ziemlich. Hast du bist du in einer Beziehung? Nee, hatte ich auch noch nie. Also ich habe mit Menschen so also überhaupt keinen... Noch nie eine Beziehung? Nee. Deswegen auch sowas habe ich nicht kennengelernt, ne? So ein Beziehungsstress oder ein Ende einer Beziehung. Mhm. 39 Jahre alt und noch nie eine Beziehung ist schon ungewöhnlich. Ja, ich weiß irgendwie. Also du warst ganz, jetzt wird mir das noch klarer, du warst ganz fixiert auf die Mutter. Ja, so ziemlich. Also so ein richtiges Mama-Kind. Das, der also wichtigste wirklich. Mensch in deinem Leben. Ja, eben. Mhm. Also, hast du denn beruflich mal irgendwas gemacht früher? Nee, da bin ich. Es hat alles bei mir nicht geklappt. Ich habe irgendwie, ich kann halt so nicht mit Menschen und ich fand, ich habe mich hier irgendwann seit 95 quasi angefangen zu verkriechen. Bei den Eltern? Du wohnst bei den Eltern? Ja, ich bin sowieso auch Nachtmensch und dann leben wir so quasi in Schichten, die dann tagsüber, ich dann nachts. Dadurch geht man sich auch nicht so auf die Nerven und was soll ich dann eine eigene Wohnung anfangen? Und das heißt, du hast auch nie sowas, was junge Leute so machen. Du bist nie ausgegangen, nicht gefeiert, kein Freundeskreis, das ist mir alles gar so, nichts. Nee, also so auch für Partys oder sowas bin ich gar nicht. Oder in Diskotheken oder nee, da sind mir viel zu viele Menschen. Ne? Ja, du hast auch überhaupt keine, nicht mein Ding. Du hast doch keine Ausbildung gemacht. Nee, ich wollte Studium anfangen. Also Abitur hast du? Ja, Fachabitur. Und dann hatte ich immer auf Studium ausgelegt und dann habe ich das Studium angefangen und dann bin ich da auch schon nicht gern hingegangen. Also auch da waren mir dann zu viele Menschen und ich habe keinen Anschluss gefunden und dann habe ich das ziemlich schnell aufgegeben. Und aber Silvia, bitte? Hm? Bitte, was hast du gesagt? Nee, und ab dann habe ich mich dann eigentlich hier mehr oder weniger zu Hause verkrochen. So. Aber das deutet für mich ja auf ein ganz gravierendes Problem deiner Person hin. Wenn du mit 39 Jahren noch bei den Eltern wohnst, wenn du keine Ausbildung gemacht hast, kein Beruf, von was lebst du eigentlich? Ja, ich esse halt das mit quasi, was hier gibt und so habe ich ja sonst nicht großartig. Also du lebst von den Eltern? Ja. Von der Rente der Eltern? Ja. Das ist ja kein Lebenskonzept. Nee, ist es ja auch nicht. Aber Sozialhilfe wollte ich jetzt auch nie. Und nein, aber... Ich will ja jetzt hier nicht ausnutzen. Nein. Das ist auch schon... Ja, das ist mir auch unangenehm. Ja, aber ich wundere mich auch, dass deine Eltern haben, dass die das so mitgemacht haben all die Jahre. Eigentlich muss man als wohlsorgende Eltern... Hätte man das verhindern müssen? Ja, das hätte auch. Deswegen habe ich meiner Mutter auch oft, ich sage auch immer, wenn du mal, ich steuere ja doch auf eine Katastrophe zu. Das war mir jetzt die letzte Zeit auch schon sehr bewusst. Ne? Mhm. Aber dann ging es ja wieder gut und dann irgendwie, ja, und zack, ist sie jetzt tot und ich stehe da. Genau, und jetzt ist genau das eingetreten, bevor ich die allergrößte Panik immer hatte. Mhm. Ne? Aber wenn du so zentriert bei deinen Eltern angebunden warst all die Jahre, wundert es mich, dass du zu deinem Vater keinen guten Kontakt hast. Nee, ich weiß auch nicht. Aber da ist nie irgendwas vorgefallen? Nee, ist es nicht. Also. Hat dich nicht geschlagen oder irgendwas Schlimmes gemacht? Ja gut, mal jetzt, wie man klein war, so eine Tracht Prügel, also so hat man damals noch gekriegt, aber jetzt nicht. Mhm. Nicht misshandelt jetzt oder so. Ne? Hattest du schon mal Sex? Nee, hatte ich auch noch. Hm? Hast du nicht Sehnsucht danach gehabt? Nicht wirklich. Weil ich kann ja halt nicht mit Menschen so, also ich mag auch also keine Berührung. Also meine Mutter war so die Einzige, die mich in meinen Arm nehmen. Ja. Ne? Ja. Silvia, ich möchte auf der einen Seite natürlich sagen, dass mir das ausgesprochen leid tut, dass deine Mama gestorben ist. Das ist völlig klar und das tut mir wirklich sehr leid. Dass du mit der Trauer jetzt klarkommen musst, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, und die ist mindestens genauso schwer, dass du jetzt mit 39 dein Leben ändern musst. Du kannst ja nicht bis ans Ende deiner Tage dich im Haus deines Vaters verstecken völlig abgesondert von der Welt leben, im Unglück. Du bist ja keine glückliche Frau oder keine zufriedene Frau. Ja, kommt auf den Monat an. Bitte? Ich bin also so das ganze Jahr unglücklich und ab September bis Dezember geht es mir dann. Das ist eine alles, aber das war dann eben immer, also dafür hat es sich gelohnt, so quasi. Nee, ich bin auch, also ich habe auch sowieso keinen Sinn im Leben, sehe ich mehr so quasi. Finde ich hat alles sehr, Spaß gemacht. Finde ich erschütternde Aussagen, muss ich dir sagen. Ich möchte dich sehr gerne jetzt von meiner Psychologin beraten lassen. Ja. Ich finde, dass du ganz dringend in eine Psychotherapie gehen solltest. Das wird ein großer Schritt für dich sein. Ja. Ich glaube, letztendlich, Silvia, wird das der Schritt in dein Leben sein. Du kannst auf diese Weise, kannst du es schaffen, mit der Trauer zurechtzukommen. Und auf diese Weise könntest du es schaffen, wirklich ins Leben zu gehen. Jetzt bist du dem Leben abgewandt. Mhm. Also meine Psychologin heute Nacht heißt Sabine. Und die Sabine wird dir jetzt mal genau erklären, wie das so abgeht in so einer Therapie. Da musst du auch keine Angst vor haben. Letztendlich kannst du nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Wenn dir irgendetwas nicht gefällt, kannst du immer gehen. Niemand sitzt da im Gefängnis bei einem Psychologen und muss irgendwas über sich ergehen lassen. Man kann immer wieder die Praxis verlassen. Jo. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich an. Ja, okay. Und ich wünsche alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Silvia. Ciao. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50 und herzlich willkommen, sage ich, zu Erkan. Und Erkan ist 21. Guten Morgen, Erkan. Hallo, Domian. Hallo, Erkan. Was ist dein Thema? Wir haben schon mal telefoniert vor knapp einem Jahr oder so, ungefähr. Ja, und zwar hatte ich damals angerufen, weil ich halt damals homosexuelle Männer abgezogen hatte mit einem damaligen Mittäter, also mit dem ich halt... Wenn du dich noch ein bisschen erinnerst, weiß ich nicht mehr genau. Ja, Stichwort homosexuelle Abziehen, habe ich gerade Dafür war ich ja dann auch halt in Untersuchungshaft über 4,5 Monate und kam mir dann auch auf Bewährung raus, 2 Jahre, die jetzt im Februar abläuft. Ja. Und ja, mein damaliger Mittäter sozusagen wollte mich heute abstechen. Der stand vor meiner Tür heute. Ich weiß aber nicht aus welchem Grund und seitdem, also wie gesagt, ich lebe jetzt schon so ein bisschen in Angst. Mhm. Erzähl mal die Situation genau vorhin. Ja, also wie gesagt, das war gegen 10 Uhr ungefähr, 22 Uhr. Ich saß ganz normal vorm Fernseher, hab ein bisschen Fernsehen geschaut und es hat an der Tür geklingelt und wir haben heute eigentlich Ramadan. Ich weiß, ja. Mhm. Ja, und wie gesagt, also ich dachte, vielleicht kommt noch Besuch, also vielleicht noch Verwandte oder sonst was. Mhm. Mein Vater ist an die Tür gegangen, ich war in meinem Zimmer Und ja, der meinte, ein Freund von mir steht halt an der Balkontür, weil wir haben noch so einen Balkonübergang so bis zu unserer Haustür. Mhm. Und ich bin dann halt zur Balkontür gegangen, also stand an unserer Tür, der an der Balkontür. Und ich habe dann halt gefragt, also, weil ich habe den irgendwie nicht erkannt, weil ich ihn auch schon länger nicht gesehen habe. Ja. Und er meinte halt, hat mir seinen Namen genannt. Ich habe gesagt, ja, was er von mir will und habe dann gefragt. Und wie gesagt, also er meinte, er will mit mir reden und ich soll mal kurz rauskommen. Mhm. Er hat mir so ein bisschen, also hat mich schon so ein bisschen gewundert, weil ich habe nichts mit dem zu bereden. Und wie gesagt, habe seitdem ich das damals gemacht habe, vor 2 Jahren, habe ich auch komplett den Kontakt zu ihm abgebrochen und habe auch nie wieder was mit dem irgendwie zu tun gehabt. Mhm. Ja, er kam dann näher und so und meinte, jetzt komm raus, wurde dann auch ein bisschen aggressiver, hat ein bisschen rumgeschrien, hat mich beleidigt halt, meine Familie beleidigt und hat dann Messer rausgeholt und meinte, ich stech dich jetzt ab, ich bring dich um. Und wie gesagt, ich wollte dann halt, wie gesagt, den halt so ein bisschen zurückhalten. Mein Vater kam raus, hat den halt so ein bisschen weggeschubst, hat gesagt... Aber in dem Moment, als er das Messer gezogen hat, ich bring dich jetzt um, muss er doch gesagt haben, warum? Ich habe keine Ahnung, welchen Grund. Der hat nur gesagt, irgendwie, du blöde Mist... Also ich sag das mal so, der hat mich halt beleidigt und hat Beleidigung ausgesprochen, hat gesagt, ich bring dich jetzt um. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung, wieso, weiß ich immer noch nicht. Und er hat das Messer gezogen... Ja, es war so ein Klappmesser, also er hat es rausgeholt, hat damit rumgefuchtelt und mein Vater hat ihn dann versucht halt zu verjagen, hat ihn dann halt weggeschubst und so und er hat dann da mit dem Messer rumgefuchtelt, hat gesagt, ja, wichtig noch, wenn du morgen rauskommst, du wirst schon sehen, ich bring dich auf alle Fälle noch um, ich stech dich ab, weil ich habe vor ein paar Tagen noch erfahren, dass er jetzt wieder rein muss, weil er wieder irgendwas gemacht hat und ich habe keine Ahnung, ob er noch eine Rechnung mit mir offen hat, weil wir damals halt die Scheiße gemacht haben. Und Wie hat sich die Situation denn vorhin aufgelöst? Ja, mein Vater hat ihn halt gedroht mit der Polizei, dass wir die Polizei rufen, was ich auch im Nachhinein noch gemacht habe. Und wie gesagt, er hat sich sehr schwer vertreiben lassen. Er hat immer noch weiter beleidigt, immer noch mit dem Messer rumgefuchtelt und ist dann auch zum Glück noch gegangen und hat noch zum Ende gesagt, ich bringe dich auf jeden Fall um, ich erwische dich noch. Und das Beste, für mich immer noch das Schlechte ist, der wohnt nur 2-3 Minuten entfernt von mir. Und du, wie gesagt, du hast ihn aber jetzt in den letzten Jahren überhaupt nicht gesehen, wie du gerade gesagt hast. Ja, doch, ab und zu habe ich den schon gesehen, aber... Habt ihr geredet miteinander? Nee, gar nicht. Also wir haben uns hast du denn irgendeine Ahnung? Hast du ihn damals auch mit... Hast du ihn verpfiffen? Nee, das Was Beste heißt verpfiffen? Hast du etwas ausgesagt, was auch für ihn dann unangenehm war? Nee, das Beste ist ja, der hat mich ja verpfiffen sozusagen. Also wir haben die Taten zwar zusammen gemacht, er hat aber weitergemacht. Und die Polizei hat damals aber nur ihn auf dem Rechner. Also die haben gedacht, dass der allein ist, weil der ohne mich noch die Taten weitergemacht hat. Mhm. Und der hat alles auf mich geschoben. Eigentlich hätte ich einen Hals auf ihn haben müssen. Mhm. Und deswegen kann ich mir auch nicht erklären, warum der halt jetzt heute diese Aktion halt gebracht aber hat. Aber irgendeine Ahnung musst du doch haben. Du kennst den gut. Du kennst das Milieu gut. Du kennst die Vergangenheit gut. Und du weißt, wie der tickt. Du kennst den Typ ja. Ja, also was ich mir selber so vielleicht also als Erklärung bringen könnte, damals, wo wir dann rauskamen, ich hatte schon also eine Wut auf den, ich habe ihn ab und zu mal, also bei anderen Freunden habe ich gesagt, dass der mich total aufregt und ich den halt mal, ja, also ich wollte ihn halt, also ich habe ihn bedroht sozusagen, dass ich ihn vermöbeln will oder sonst was, aber es waren halt damals nur so halt Aussagen, die ich aber nie vollendet habe. Und das liegt schon eine ziemliche Zeit zurück. Ja, das ist schon über ein Jahr her. Also ich habe das nie irgendwie in Erwägung gebracht oder so, dass ich das auch wirklich machen will. Ich habe das nur gedacht und das ist im Raum stehen geblieben und das war's auch. Hast du Angst jetzt? Ja, also wie gesagt, der wohnt nur ein paar Minuten entfernt von mir und ich bin immer noch unter Schock sozusagen. Traust du dem das zu? Auf jeden Fall. Also der war auch ein bisschen angetrunken, hat auch ein bisschen nach, also als hätte er einen gekifft, das hat ein bisschen nach Gras gerochen, also nach Marihuana. Du sagst, dein Vater hat die Polizei angerufen. Ich habe die Polizei angerufen, nachdem wir reingekommen sind. Ich habe die Tür direkt zugemacht, die Polizei war auch da. Und ich habe ihn jetzt auch angezeigt und ja, werden mal gucken, was passiert. Wie gesagt, ich bin immer noch, also unter Schock auf jeden Fall. Ich bin immer noch am Zittern jetzt, wo ich das gerade nochmal erkläre. Verstehe, verstehe. Und verständlicherweise auch. Wäre jeder von uns. Was hat die Polizei dir geraten zu tun? Ja, ich soll auf jeden Fall die Tür nicht aufmachen, haben die gesagt. Und wenn er wiederkommt, soll ich direkt anrufen und sagen, also dass jemand mit Messer vor der Tür steht. Ja gut, das sind kluge Ratschläge. Ja. Was machst du, wenn er dir, das ist logisch, was machst du, wenn er dir draußen auf der Straße... Ja, da weiß ich echt nicht, da habe ich echt keine Ahnung. Also was ich dann mache, wie gesagt, ich bin eigentlich gar nicht so ein Typ, der Angst hat. Wie gesagt, also ich habe mich komplett auch von den ganzen Leuten, die mir irgendwie schaden oder so, habe ich mich komplett abgewandt. Ja. Ich bin gar nicht mehr der Typ von früher, weil früher bin ich echt so einer gewesen. Wenn mir früher mal ein Messer irgendwie entgegengelaufen, ich hätte mich da gestellt, ich hätte mich mit dem gezofft oder ich hätte mich da total mit dem geschlagen. Aber ich habe es nur gesehen von meiner Familie, ich wollte mich einfach zurückziehen. Ich habe gesagt, hier mach keinen Scheiß. Hältst du es dir für möglich, dass dir das jetzt vielleicht auch gemacht hat, weil er irgendwie angekifft war oder etwas angetrunken war? Ja, das ist richtig gut. Also ich habe keine Ahnung. Ja, ja, das ist vielleicht morgen, wenn der wieder nüchtern ist, dass das Thema auf dem Tisch ist. Ja. Könnte sein. Bei ihm denke ich es nicht. Also ich denke schon, dass er es bestimmt nochmal irgendwie versuchen will oder sonst was, weil ich habe schon seit ein paar Monaten schon mal gehört, dass er irgendwie totalen Wut auf mich hat und mich irgendwie angeblich schlagen will oder so. Und naja, ich werde jetzt auf jeden Fall gucken. Wie gesagt, wird auf jeden Fall schwer. So. Aber wenn du gehört hast, der hat Wut auf dich, dann hast du doch irgendwelche Verbindungen noch in diese Kreise. Nee, ich habe ein paar Freunde, die mit dem auch befreundet sind, aber ich habe mit denen jetzt nicht so tagtäglich zu tun. Okay, aber wenn du hörst, man sagt, er hätte Wut auf dich, dann müssen die Leute auch sagen, warum er Wut auf dich hat. Ja, angeblich wegen damals und wie gesagt, also ich habe auch keine Ahnung, weil da sind auch manchmal Leute dazwischen, die sagen irgendwie, ich hätte das und das erzählt und dann kommt wieder von der anderen Seite, dass er und das über mich erzählt hat und im Endeffekt ist alles nur auf Deutsch gesagt Bullshit. Genau, und da schlägt jetzt die krumme Vergangenheit auf dich zurück, ne? Ja, das sowieso. Das ist so. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das kam alles direkt wieder vor die Augen und ich habe mich komplett da... Deine Bewährung läuft im Februar aus. Ja, jetzt im Februar ist die Bewährung zu Ende und dann... Reiß dich bloß am Riemen, dass du absolut korrekt dich verhältst. Ja, bis auf jeden dahin Fall. Und natürlich danach auch, Was sind eigentlich so deine Pläne? Was machst du im Moment? Hast du beruflich, was machst du den Tag über? Also im Moment arbeite ich im Altersheim. Mhm. Und zwar, aber das ist sowas wie so ein In-Job, also ein 1-Euro-Job ist das. Was ist das? Ein-Euro-Job ist das sowas, also In-Job, wie das genannt, das mache ich momentan, weil ich hatte damals schon, bevor ich die Taten, also wo ich die Taten gemacht hatte, hatte ich auch im Altersheim Praktikum gemacht und dann durfte ich, also die Tätigkeit durfte ich ja nicht mehr weiter ausüben, weil ich halt dann Strafsache gemacht hatte und diese Straftat und... Ja, und jetzt, was genau machst du da im Altersheim? Also jetzt bin ich zwar im Altersheim, aber ich bin eher so Hausmeistertätigkeiten, mache ich sozusagen, also ich muss meinen Lichtschalter reparieren oder irgendwie sowas. Verstehe. Das ist für eine Weile ja okay, aber was sind deine Perspektiven? Du bist 21 Jahre, ist das? Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, eine Ausbildung zu kriegen. Was möchtest du machen? Welche Ausbildung? Ja, am besten wäre sowas irgendwie in der Art von Mechatroniker oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und ja, dann gucken halt auf jeden Fall, was so die Zukunft mit sich bringt. Ja, genau. Erkan, das ist krass, was du da erlebt hast. Und das würde jeden von uns ins Schlottern bringen. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, du kannst im Moment gar nichts machen. Du hast die Polizei geholt, du hast ihn angezeigt. Du musst jetzt kühlen Kopf bewahren, versuch dem aus dem Weg zu gehen, soweit das irgend möglich ist. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, wenn man so nah beieinander wohnt. Mach nicht so schnell die Tür auf und du weißt oder ahnst, dass er bald schon wieder ins Gefängnis muss? Ja, ich hab's gehört, vor ein paar Tagen habe ich das nochmal gehört von ein paar Leuten. Also ich habe jetzt nicht mit denen persönlich gesprochen, aber mir haben so ein paar erzählt, dass er halt wieder irgendwie sowas wie damals gemacht hat. Und jetzt irgendwie wegen Bewährung, also Verstoß, er hatte schon vorher ein paar Verstoße oder so, jetzt muss er für 2 bis 3 Jahre rein. Gut, da wird sich die Sache ja vielleicht von alleine auflösen, sehr bald, wenn er ins Gefängnis kommt. Und die Anzeige, die ihr jetzt erstattet habt oder du erstattet hast, die wird ihm auch nicht förderlich sein in seiner ganzen Entwicklung. Nee. Mann, also jetzt komm erstmal wieder so runter. Ja, werde ich auf jeden Fall versuchen. Ja. Ist nicht leicht. Nee, und Vorsichtsmaßnahmen an der Tür und so. Ja, und sowieso. Und vielleicht, wie gesagt, ist der Spuk vorbei, wenn der im Knast sitzt. Ja, man kann da gar nichts richtig machen. Das ist das Schwierige daran. Du kannst nicht. Ja, das Problem ist echt, dass er echt direkt in der Nähe wohnt. Er wohnt nur 2-3 Minuten entfernt. Mhm. Also ich habe nur die Sorge, ich sehe nur die Gefahr, dass du vielleicht auch aus begründeter Angst irgendwie vielleicht doch wieder rückfällig wirst. Ja. Das darf nicht passieren. Das ist der nicht wert. Weißt du, den Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, der ist ja sehr, sehr gut. Und du hast eine Perspektive, du machst einen 1-Euro-Job, du wirst eine Ausbildung machen, du hast Scheiße gebaut, okay, aber jetzt guckst du nach vorne in eine gute Zukunft. Die machst du dir kaputt, wenn du jetzt irgendwas dir zu Schulden kommen lässt. Ja, in meiner Vergangenheit sozusagen habe ich komplett abgeschlossen. Ich habe auch, wie gesagt, ich mache Musik, ich habe auch ein Lied darüber gemacht und ist alles vorbei. Also ich habe damit gar nichts mehr zu tun. Ich bereue das auch zutiefst von Herzen, dass ich das alles damals gemacht habe. Ja. Ich habe mich bei den meisten sozusagen Opfern auch entschuldigt und wie gesagt, also das heute hat mich schon ein bisschen zurückgeschmissen, also zurückgeworfen und also ist schon auf jeden Fall Schock, den ich keinem irgendwie mal zumuten würde. Also ist echt krass. Bleib sauber. Ja, auf jeden Fall. Sag ich und ich drücke die Daumen, dass es alles glimpflich ausgeht und du von dem Kerl nichts mehr hörst. Okay, danke. Du alles Gute, Erkan. Oh, danke schön. Tschüss. Okay. Ciao. So, liebe Leute, morgen ist Themennacht. Morgen haben wir ein Thema. Und morgen heißt unser Thema Großeltern und Enkel. Was habt ihr Besonderes oder Schönes, Schlimmes oder auch Trauriges mit eurem Opa oder eurer Oma erlebt? Und Frage an die Großeltern, was für eine Beziehung habt ihr zu euren Enkeln? Was gibt es da Schönes oder auch weniger Schönes zu berichten? Also Großeltern und Enkel heißt das Thema morgen. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, also sowohl als Enkel oder eben auch als Großeltern, dann meldet euch bei uns entweder per Mail domian@wdr.de oder gerne morgen auch vor der Sendung. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen 0800 220 5050 oder dann auch während der Sendung. Heute Freitemennacht, wie immer dienstags. Und wir machen jetzt weiter mit Sabrina. Sabrina ist 21. Guten Morgen, Sabrina. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sabrina. Um was geht's denn bei dir? Also zuerst möchte ich mal sagen, das, was ich bis jetzt so von meinem Vorredner gehört habe, hört sich alles fürchterlich an. Und zu der ersten möchte ich dann auch nochmal sagen, dass ich ihr für die Zukunft alles Gute wünsche und dass sie endlich irgendwann anfangen kann, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Das ist aber sehr nett, dass du dich beziehst auf deine Vorredner. Bitteschön. Ja, sehr nett. Vielen Dank. Bei mir geht es darum, ich habe panische Angst vor Spritzen. Mhm. Also es ist, wenn ich zum Beispiel zum Zahnarzt gehe und muss halt irgendwelche Spritzen bekommen, zum Beispiel bei einer Behandlung oder so, dann kann es sein, dass ich schon panische Angst davor habe, dass ich halt total kalt kriege und mir halt dann auch manche Spritzen nicht machen lasse. Also es kommt auch zum Beispiel dann schon mal, dass ich halt komplett die Behandlung ohne Betäubung durchführen lasse. Das ist ja Wahnsinn, nur aus Angst vor der Spritze. Genau. Was ist so schlimm an der Spritze? Ich weiß es nicht. Es ist ein kleiner Pieks. Wahrscheinlich. Also ich kann es mir nicht erklären. Ich habe auch die ganze Zeit schon drüber nachgedacht, ob ich eventuell irgendwie mal schlimme Erfahrungen gemacht habe, was dies betrifft. Aber mir fällt spontan nichts ein. Wie lange hast du denn schon diese Panik oder Angst vor den Spritzen? Eigentlich schon seit ein paar Jahren. Also es ist schon wirklich so, wenn ich dann auch mal zum Blut abnehmen muss oder so. Ach so, aber erst seit ein paar Jahren. Also nicht dein ganzes Leben lang, als Kind noch nicht. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Also wenn du früher zum Zahnarzt gegangen bist als Jugendliche, war das kein Problem mit der Spritze? Nee, eigentlich nicht. Also das ist ja sonderbar. Und dann seit ein paar Jahren, vor ein paar Jahren fing das an. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir das alles nur einrede, dass ich halt so viel drüber nachdenke oder so. Ist es denn auch so, also Zahnarzt, ich meine, Spritzen in den Gaumen oder so in Zahnfleisch zu bekommen, finde, glaube ich, niemand so wirklich schön. Ja. Ist es denn auch so, wenn du, ich weiß nicht, wenn du eine Spritze in den Arm oder ins Bein bekämst oder bekommst, wie ist es da? Das ist fast genauso. Nicht ganz so schlimm, aber es ist genauso. Mhm. Also, da habe ich halt auch totales Herzrasen, krieg halt total kalt. Bin froh, wenn alles rum ist. Was kriegst du? Du kriegst kalt? Also ich krieg kalt, ja. Du kriegst, also dir wird kalt? Genau. Ja. Mhm. Und wenn ich dann da zum Beispiel jetzt beim Zahnarzt sitze und der sagt halt zu mir, ich muss irgendeine Spritze kriegen, dann fängt innerlich schon alles an, unruhig zu werden. Mhm. Ich krieg Herzrasen. Wie behindert dich das denn so in deinem Leben? Also Zahnarzt ist klar, Zahnarzt ist ein kompliziert dann für dich. Mhm. Und wie behindert dich das sonst in deinem Leben? Ja, so kann ich es jetzt nicht genau sagen. Es ist halt immer nur, wenn ich das halt sehe. Ich kann halt zum Beispiel auch nicht gucken, also beim Einstechen, wenn es jetzt bei jemand anderem ist oder so, bei mir ja schon mal gar nicht. Hm. Und ja, da ist es zum Teil so, dass ich dann halt auch schon mal rausgehe oder, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass du nicht Arzthelferin vom Beruf bist. Nein, mit Sicherheit nicht. Das wäre dann ein bisschen kompliziert, das Ganze. Ja. Ja, also komisch finde ich wirklich, dass das erst vor ein paar Jahren aufgetreten ist. Das finde ich äußerst merkwürdig. Lässt du dich zu sehr in dieser Angst und dieser Panik gehen oder versuchst du auch dagegen zu arbeiten, dass du denkst, heute schaffe ich es und ich beiße jetzt die Zähne zusammen und halt es aus? Ja, es ist schon so. Also ich versuche es, ich nehme es mir halt schon vor. Nur, also ich habe mir das ja letztens auch vorgenommen, wo ich dort war. Mhm. Nur wo dann der Zahnarzt zu mir gesagt hat, er würde mir gerne eine Spritze machen, hat die schon in der Hand gehabt, war es bei mir vorbei. Mhm. Also da habe ich dann wirklich gar nichts mehr machen lassen. Da bist du aufgestanden und bist gegangen? Nee, ich habe mir die Behandlung komplett ohne Betäubung machen lassen. Was war das für eine Behandlung? Ich habe den einen Zahn zugemacht, also bekommen. Mhm. Und weil da war mir eine Ecke rausgebrochen. Mhm. Und den Zahn kriege ich jetzt morgen über Grund. Mhm. Das heißt, du würdest dir auch einen Zahn ziehen lassen, unter Umständen ohne Betäubung? Sehr wahrscheinlich, ja. Dann hältst du lieber diese wahnsinnigen Schmerzen aus, ja, als erträgst diesen kleinen Pieks am Anfang. Ja. Es ist also, ja nur ein Pieks, es ist ja nicht mehr. Es ist nur ein Pieks. Genau, das sage ich mir auch, aber irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie kommt das dann innerlich, wo ich dann total nervös werde. Wie hat denn der Zahnarzt reagiert darauf? Ja, der war halt ganz gelassen. Der hat halt erst versucht, mich zu überreden, hat halt gemeint gehabt, dass es halt ziemlich wehtun kann. Mhm. Und ich habe halt mit meinem Zahnarzt dann den Kompromiss geschlossen, dass wir es erst so probieren. Und wenn es halt wirklich gar nicht mehr geht, dass ich mich nochmal versuche zusammenzuraufen und dass man es dann eventuell mal probiert. Und wie gesagt, ich würde ja auch noch dazu sagen, ich habe vor einem Jahr, habe ich schon mal eine Krone gemacht bekommen. Die habe ich mir auch komplett ohne Betäubung machen lassen. Boah, und hinten bis vorne. Boah, wie Wahnsinn. Ja. Und wie Wahnsinn. Da wird man doch fast ohnmächtig vor Schmerzen, oder? Ja, also es tut höllisch weh, muss ich sagen. Sabrina. Aber ich hatte mehr Angst irgendwie vor der Spritze wie vor den Schmerzen selber. Also ich weiß auch nicht. Also, auch nicht du hältst es für ausgeschlossen, dass du selbst dagegen angehen kannst, dich quasi selbst therapieren kannst. Ja. Indem du es einfach erzwingst. Es gibt ja solche Sachen, wenn die noch nicht zu sehr krankhaft sind, sage ich mal so. Dann kann man das ja selbst schaffen, indem man sich einfach immer wieder dieser Angst stellt. Und wenn einem auch der Angstschweiß auf der Stirn steht, man macht es. Und das kann zur Folge haben, dass man es dann überwindet und schafft. Du meinst, dass das funktioniert nicht mehr bei dir? Nee, weil, wie gesagt, das ist halt, wenn ich schon da liege oder so. Ich meine, okay. Ich habe es ab und zu geschafft, mich zu überwinden, das ist kein Thema. Dann waren das so Tage, sag ich mal, wo ich dann relativ so vielleicht gut drauf war, wo ich es halt selbst geschafft habe. Aber letztens zum Beispiel, ich habe mir es nicht machen lassen. Also wird's schlimmer? Ja. Ja. Ja. Okay, also, dann würde ich sagen, Sabrina, ist das ein Fall für einen Therapeuten? Dann ist es wirklich ein Fall für einen Therapeuten. Vor allen Dingen interessant an der Geschichte finde ich, wenn du mit einem Therapeuten zusammen herausbekämst, warum das vor ein paar Jahren angefangen hat. Was der Auslöser war. Ist vielleicht für dich auch sehr interessant, dass es da irgendwas seelisch, psychisches gab, was das dann vielleicht doch in Gang gesetzt hat. Also ich bin jetzt auch im Überlegen, ich kriege ja morgen meine zweite gemacht, also morgen früh. Und die bin ich halt auch am Überlegen, ob ich mir halt die komplett auch ohne Betäubung machen lasse wieder. Sabrina, mir tut jetzt schon der Mund weh bei der Vorstellung. Ja. Mann, oh Mann. Für mich ist das aber im Moment, sage ich mal, schlimmer wie die Schmerzen. Ich bin ja schon mal froh, dass du trotzdem zum Zahnarzt gehst. Ja. Das hätte ja auch sein können, dass du jetzt dadurch eine Zahnarztphobie bekommst. Das auf keinen Fall. Mm-mm. So, jetzt bekommst du von uns noch eine Beratung in Sachen Therapie für diesen Fall. Was, glaube ich, dann in dem Fall doch angesagt wäre. Schätze ich mal, so wie du es schilderst. Ich muss sagen, ich bin schon in therapeutischer Behandlung, also hier bei einer Psychologin. Nur, wie gesagt, das kam halt jetzt von heute auf morgen. Also die hat jetzt keinen Termin, weil das muss jetzt erst von der Krankenkasse verlängert werden, mein Antrag. Und das kam dann von heute auf morgen, weil ich habe halt mir, wie gesagt, die Ecke da rausgebrochen. Ja, Moment, was kam von heute auf morgen? Ich meine, seit ein paar Jahren hast du es. Nee, dass ich die Schmerzen hatte am Zahn, dass ich zum Zahnarzt musste. Bist du schon in Behandlung bei einem Therapeuten? Ja. Sprichst du mit deiner Therapeutin darüber? Ja, aber wie gesagt, es ist, wie soll ich sagen, also im Moment, ich habe halt nicht so jetzt wirklich dran gedacht an das Thema, weil wie gesagt, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich jetzt mich bald ja nochmal der Angst stellen muss. Ah, verstehe. Das heißt, da musst du erstmal richtig ran. Genau. Dennoch würde ich sagen, oder möchte ich vorschlagen, dass wir dich nochmal zurückrufen und du noch so ein paar Informationen von meiner Psychologin dazu bekommst. Also mir wäre es halt ziemlich wichtig, einfach nur für mich halt zu erfahren, wie ich halt dagegen angehen kann, was ich halt dagegen machen kann, dass das halt in Zukunft nicht mehr so schlimm ist. Sabrina, da haben wir gerade drüber gesprochen. Es gibt da nur zwei Wege. Entweder versucht man das allein aus eigener Kraft, indem man sich dieser wahnsinnigen Angst stellt. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man sich professionelle Hilfe suchen. Das sind nur die beiden Wege. Mehr gibt's nicht. Ja, das, wie gesagt, das war das nächste Thema, was ich dann bei meiner Psychologin ansprechen wollte, wenn ich jetzt noch mal einen Termin kriege. Also, das hast du bisher noch nicht angesprochen? Nee. Warum nicht? Wie lange bist du denn bei dir? Seit ein paar Monaten. Wie? Also ich muss das sagen, wieso hast du das noch nie angesprochen? Ich habe halt noch andere Probleme. Also ich bin aus einem komplett anderen Grund in Behandlung gegangen. Aus welchem Grund? Das fing alles an mit meinem Onkel. also mein Onkel hat, wo ich 17 war, Selbstmord begangen. Und das war für mich so schlimm, weil in dieser Woche auch noch mein anderer Cousin gestorben ist. Also wir sind beide in einer Woche. Und ich habe es halt irgendwie nicht so ganz verkraftet oder bin nicht alleine damit klargekommen. Und habe mich dann halt dafür entschieden, dass ich halt in Behandlung gehe. Ich verstehe. Also dahinter steckt doch schon was Komplexes. Ja. So, Sabrina, ich bitte dich jetzt aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Sabine, zurückgerufen. Alles weitere Fachliche dann im Hintergrund, okay? Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Wir melden uns gleich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, es geht jetzt weiter mit... Jetzt kommt Jessica, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Jessica, um was geht's bei dir? Und zwar hat mein Mann mich schon jetzt also viermal definitiv betrogen. Und das fünfte Mal habe ich ihn jetzt erstmal erwischt, indem er einfach nur fremd geschrieben bzw. mich wieder angelogen hat. Mhm. Also erstmal die Grundfakten. Wie lange seid ihr verheiratet? 7 Jahre. Okay, habt ihr Kinder? 2. Ja, wie alt sind die Kinder? 5 und 7. Ja. Und ja, also er ist damals mit seiner Ex fremdgegangen, als ich im Krankenhaus hochschwanger lag. Da habe ich ihm mal verziehen und habe ihm jetzt, wie gesagt, halt schon viermal verziehen und habe gesagt, okay, man glaubt halt doch wieder Besserung. Wir sind dann auch von einem anderen Ort in einen anderen, also wir sind von Kleve nach Kastrop gezogen, damit ich gedacht habe, dass es doch, dass er sich ändert. Und dann haben wir uns ein Haus gekauft und 4 Monate später hat er mich dann mehr oder weniger betrogen. Das weiß ich halt nicht, weil man ihm halt ja nicht vertraut. Und es ist halt wieder so eine Geschichte gewesen und ja, man weiß halt nicht, was man tun soll. Ne? Ja, und jetzt, Zimmer, jetzt hast du ganz aktuell bist du ihm wieder auf die Schliche gekommen? Ja, und zwar hat irgendein Mädel hat ihm ihn angerufen, hat dann eine SMS geschickt. Sie hatte sich verwählt und er hat dann direkt darauf angesprungen, hat aber nicht gesagt, dass er verheiratet ist, zwei Kinder hat. Und da heißt es, sag das doch. Und dann hat er es erst doch gesagt. Und nachher über mein VZ hat er halt gesagt, Moment, er würde sich halt doch gerne mit ihr treffen. Ohne ich habe das ja nicht verstanden. Es kam irgendwie eine SMS von einer Frau? Ja, er arbeitet bei einer Leasingfirma und da sind halt ganz viele Mitarbeiter und darüber hat sie ihn halt irgendwie wo gefunden oder so, keine Ahnung. Und sie, diese fremde Frau, hat ihm eine SMS geschickt? Genau. Die hast du gesehen? Genau, da war ich dabei. Wieder warst du dabei? Als, du standst daneben, als sie kam? Ja. Und hat er sie gelesen, hat dir vorgelesen, ich kriege gerade eine SMS von einer fremden Frau? Genau. Und er hat dann halt, ich sag, Herr Schratter, dass du verheiratet bist und 2 Kinder hast. Ja, ja, mach ich. Und im Endeffekt hat er es nicht gemacht, hat das wohl angeblich am nächsten Tag gemacht, weil die wohl irgendwie ganz viele SMS geschrieben hatten und, Wieso hatten? Ich meine, es war eine Frau. Eine Frau, ja. Ja. Also er hat an dem Abend 5 oder 6 SMS geschrieben und ich habe nur gedacht so... Und ja, er hatte gar keine Ahnung, wer die Frau ist? Er hatte Vermutungen und dann hat er sie gefragt und hat sie halt gesagt, sie würde bei dem gleichen Arbeitgeber arbeiten. Ja, okay. Und war aber nicht die Vermutung, wo er gesagt hat, das wäre eine ältere und war wohl eine andere. Und da hat er halt nur geschrieben so, ja, ich gehe jetzt schlafen, weil ich morgen Frühdienst habe. Okay. Und am nächsten Tag im Frühdienst hat er ihr dann halt mehrere SMS, 8 oder 9 SMS geschrieben. Ja. Und hat dann geschrieben, ja, er wäre verheiratet und er wird sie halt nur mit ihr treffen. Habe ich gesagt, okay, ist ja in Ordnung. Moment, er wäre verheiratet und würde sich nur mit ihr treffen? Und mit mir zusammen, also zusammen. Ach so. Genau. Was ist denn das für ein Affentheater? Ja, ja, 3 oder 4 Wochen später... Über mein VZ hat er sie halt im Profil akzeptiert oder sie hat ihn ich weiß nicht, wie genau das gewesen ist. Und dann hat er sie in seinem Profil im Freundeskreis aufgenommen und dann hat er ihr nachher geschrieben, na, wie geht's, lang von dir gehört und dann irgendwann, ja, meine Frau hat am Mittwoch Frühdienst und da sind die Kinder weg und dann könnten wir uns halt ohne alle treffen. Und woher weißt du das wiederum? Also wir haben eigentlich immer so gesagt, er darf bei mir gucken, ich darf bei ihm gucken. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich bei ihm halt geguckt, weil wir Monster World ist halt so. Okay, du hast also spioniert. Nee, eigentlich war es einfach so. Ja, ist doch egal, jedenfalls du hast es rausgekriegt. Genau. Ne? Ja. Und dann hat also der Typ ist dir schon ein paar Mal fremd gegangen, wie du es vorhin erzählt hast, und jetzt laufen wieder solche Sachen. Genau. Was ist denn das für eine Beziehung? Also das Vertrauen ist gleich null eigentlich gewesen. Aber ich habe immer gehofft, er ändert sich. Weil wie ist das Vertrauen denn jetzt? Ja, überhaupt nicht mehr. Weil du sagst, das Vertrauen ist gewesen. Also es ist nach wie vor so. Also Vertrauen ist halt, ich habe immer gehofft, weil ich ihn halt so sehr liebe, habe ich mir gedacht, er ändert sich. Weil er mir gesagt hat, er wird sowas nie wieder machen, ich wäre seine Traumfrau und bla bla bla. Und im Endeffekt halt ist es doch nicht so. Mhm. Bist du denn überhaupt gerne noch mit dem zusammen? Also bis vor 4 Wochen, ja. Ach, bis vor 4 Wochen, ja. Obwohl da so viele Sachen schon vorgefallen waren. Das ist aber nicht jetzt plötzlich passiert, der Umbruch. Ja, aber es ist halt auch schwierig, weil wegen den Kindern halt auch, ne? Das sagen immer alle Leute, die feige sind vor einer klaren Entscheidung. Ja, das stimmt schon, weil er hat mir halt auch angedroht, von wegen, wenn wir uns trennen, dann wird er halt sich halt umbringen. Und ich habe halt, seitdem ich ihn kenne, halt sehr viele Menschen verloren, die halt mir wichtig sind. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn er das... Ich will dir mal was sagen. Ich kenne den Typ überhaupt nicht. Mhm. So wie du mir das gerade so geschildert hast, ist das der absolute Bluff. Ja. Der absolute Bluff. Und überhaupt jemand, der sowas sagt, wäre bei mir so etwas von unten durch... Das ist das Übelste, was man überhaupt, wenn man jemanden unter Druck setzen kann. Wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Das ist so bescheuert, da darf man sich überhaupt nicht beeindrucken lassen von. Ja, aber Liebe macht blind, wie man so schon sagt. Ja, aber ich glaube nicht, dass du den noch großartig liebst. Ich weiß es nicht. Ich habe auch so ein bisschen Angst vor der Zukunft. Was passiert, wenn ich ihm jetzt wirklich definitiv sage, es ist vorbei? Mhm. Ich meine, wir sind jetzt seit 3 Wochen getrennt. Und ihr seid getrennt? Wir schlafen halt nicht mehr zusammen in einem Bett. Aber ihr wohnt in einer Wohnung? Ja, nee, in einem Haus. In einem Haus? Das ist das Problem, weil wir das Haus halt gekauft haben. Also ein weiterer Punkt, der dich abbremst. Mhm. Mhm. Also ihr seid nicht getrennt, sondern ihr pennt nur nicht mehr in einem Bett zusammen. Genau. Mhm. Ich habe ihm jetzt gesagt, er soll halt ausziehen, aber er zögert es auch halt ein bisschen hinaus. Ja, es ist halt auch so eine Geldfrage. Ich meine, wir arbeiten zwar beide, aber es ist halt so, dass er halt sagt, eine Wohnung ist halt sehr teuer, wenn wir noch eine zusätzliche leisten uns müssen. Mhm. Ja, ihr beiden, 7 Jahre zusammen. Ne, 10. 7 Jahre verheiratet. 7 Jahre verheiratet, genau so war es. Mhm. 10 kennt ihr euch. Mhm. Wie wäre es denn zumindest, um auf Nummer sicher zu gehen, um mal so alles abzuklären, dass ihr zu einer Eheberatung geht? Das wollte er nicht. Das wollte er nicht? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung. Frag ihn doch mal. Also ich habe ihn gefragt, also er will wohl jetzt zum Psychologen gehen. Also er sagt halt, er liebt mich. Ich sage, ja, aber warum hast du das dann alles gemacht? Warum bist du mir so oft fremdgegangen? Das weiß er halt nicht. Damit weiß ich nicht, kann ich definitiv nichts mehr anfangen. Mhm. Ich sage, wenn es dann an mir gelegen hat, warum du fremdgegangen bist, dann sage mir warum. Mhm. Und er sagt, ich weiß es nicht. Genau. Halte ich auch für Quatsch. Natürlich weiß der das. Mhm. Der sagt es dir nicht. Wie ist es denn mit eurem Sexleben? Also eigentlich war es bis jetzt immer ganz cool. Mhm. Also von meiner Seite. Von deiner Seite aus. Offensichtlich reicht es ihm nicht aus. Also 3-4 Mal die Woche. Mhm. Aber er sucht was anderes. Ich habe auch schon überlegt, so vielleicht, es gibt ja Männer, die halt denen halt eine Frau nicht reicht. Vielleicht ist er eher so ein Mann. Ja, also was macht man jetzt? Also wenn der Knabe nicht bereit ist, mit dir zu einer Beratung zu gehen, wenn du sagst, das Vertrauen ist gleich null, was macht man dann? Ja, was macht man dann? Genau. Ja, was macht man dann? Ich weiß es nicht. Ja, denk nach. Ja, aber nachdenken ist halt schwierig, wenn er halt immer hier ist. Ja, jetzt ist er gerade nicht da, während wir beide reden. Nein. Ja, also ich will halt erstmal den Abstand. Ich will einfach halt erstmal nachdenken, was ich will. Okay. Okay. Dann ist dieser erste Schritt, den ihr jetzt unternommen habt, eure Trennung in Anführungszeichen, während ihr noch in einem Haus wohnt, ist ja schon mal ganz gut. Mhm. Ist ja erst seit ein paar Wochen, sondern nicht lange. dann beobachte das mal noch, wie das so funktioniert bei dir und bei ihm. Mhm. Vielleicht wirst du in 1, 2, 3 Wochen noch klarer sehen. Mhm. Vielleicht auch klarer in der Richtung, dass du sagst, ich trenne mich wirklich. Mhm. Beobachte dich und die Lage doch mal noch ein bisschen. Ja, ich habe ja gesagt, er soll ausziehen, damit er merkt, was er will. Mhm. Und damit ich merke auch, was ich will. Okay, aber wenn das eben finanziell nicht möglich ist, dann geht das halt nicht. Das wäre auch eine Luxusvariante, ne? Mhm. Ich würde es dir so raten, Jessica, warte mal eine Weile noch ab, beobachte dich, hör gut in dich rein und beobachte ihn. Und wenn, dann musst du halt unter Umständen die bittere Konsequenz ziehen. Mhm. Ja? Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Gerne, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Großeltern und Enkel. Und dementsprechend möchte ich gerne mit Großeltern reden und mit Enkeln. Und die Frage an die Enkel ist, was habt ihr Besonderes oder Krasses vielleicht auch oder Ätzendes oder Trauriges oder auch besonders Schönes mit euren Großeltern erlebt oder durch eure Großeltern erlebt? Und die Frage umgekehrt an die Großeltern, was bedeuten euch eure Enkel? Verbindet ihr mit den Enkeln besondere Erlebnisse, schöne oder auch vielleicht weniger schöne Erlebnisse? Ihr könnt euch gerne morgen vor der Sendung melden, ab 0 Uhr, zu dem Thema Großeltern und Enkel und rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Weiter geht's mit... Ich frage meine Regie, mit wem geht's weiter? Jetzt geht's weiter mit Norbert. Und Norbert ist 55. Hallo Norbert. Ja, guten Abend, Domian. Norbert, was ist dein Thema? Puh, erstmal Nervosität. Mein Thema scheint mir plötzlich alles so nichtig, wenn ich alles das höre, was da gesagt und erzählt wird an Geschichten. Und ich habe die letzten Tage alles intensiv verfolgt bei euch. Und von jedem Teil der Geschichten, die da passiert sind, könnte ich immer was dazu beitragen. Ja, mein Thema ist Agoraphobie, das heißt, ich bin ein Mensch, der hohe Angst hat, rauszugehen. Mhm. Ich kann seit 3 Jahren die Wohnung nicht. Bitte? Seit 3 Jahren kann ich die Wohnung nicht mehr verlassen. Du lebst seit 3 Jahren in der Wohnung? Ja. Ich sage immer eine moderne Gefängnisanstalt. Mhm. Du lebst alleine in der Wohnung? Nein. Ich bin verheiratet, ich habe eine Frau und 2 erwachsene Kinder sind noch bei mir. Ja. Hat sich das allmählich entwickelt? Ja, für mich ist das ein Rätsel. Ich komme nicht dahinter. Ich leide schon seit längerer Zeit unter Depressionen und Angstzustände und auch Panikattacken. Nur das wurde in den letzten Jahren, wurde das immer schlimmer und schlimmer. Mhm. Und ich war auch noch 2006. Von Oktober bis Dezember war ich noch in Kur und das sah alles so positiv aus. Und dann im Juni 2007 kam plötzlich so eine Begebenheit. Ich wollte die Wohnung verlassen, wollte zu meinem Sohn, der im Erdgeschoss wohnt, wollte ich runter. Mhm. Und das Treppenhaus fing an zu schwanken, wie so eine Hängebrücke. Mhm. Und mich hat es nach links geschleudert, nach rechts geschleudert und dann flog ich gegen das Fenster. Und dann habe ich um Hilfe geschrien, meine Söhne, die mich dann hochgeholt haben. Mhm. Ich bin zusammengebrochen und ja, ich habe gedacht einfach nur, dass es mir vom Bluthochdruck, dass das alles wäre, aber das war dann nicht der Fall. Das war seelisch bedingt. Und ich habe es noch ein paar Mal versucht. Mhm. Dann habe ich mich am Geländer so festgehalten, dass ich mal das Geländer rausgerissen habe und meine Söhne hatten Probleme. Mich in die Wohnung reinzuholen. In dem Moment, wo du deine Wohnungstür, also die Eingangstür zu deiner Wohnung verlässt, überkommen dich faktisch diese schweren Schwindelgefühle. Ja. Die dann natürlich seelisch bedingt sind, aber du empfindest sie so stark, dass du stürzt und dich völlig hilflos fühlst. Ja. Ja. Das ist die Treppen, die gehen plötzlich ganz steil runter und so. Man kann es nur schwer erklären. Mhm. Manche sagen... Ja, aber du hast es gut erklärt gerade, so kann man sich das gut vorstellen. Das heißt, du fühlst dich nur sicher in deinen 4 Wänden. Ja, und selbst da habe ich schwere Angst- und Panikzustände. Selbst da? Ja. Und durch was werden die beispielsweise ausgelöst, die Panikzustände und Angstzustände? Die Panikzustände sind zum Beispiel, wenn ich aufs Klo muss und dann ergreift mich die Platzangst. Ich habe Probleme. Probleme mit Luft, dann muss ich mein T-Shirt runterreißen, dann stürzt sie aus dem Klo raus. Oder seit ein paar Monaten ist es jetzt, dass ich beim Duschen da selbst Probleme habe. Auch wenn du die Tür auflässt? Ja, und dann renne ich nackt aus dem Baden und lege mich aufs Bett, und um mich zu erholen. Und ja, tagsüber Angst. Die Angst wird immer schlimm, wenn ich ganz alleine bin. Dann mache ich alle Lichter an, alle Türen auf, schließe mich ein. Und abends muss ich alle Lichter anmachen. Und für mich sind die Wintermonate die schlimmsten überhaupt, weil ich dann schon immer mittags das Licht anmachen muss, um die Helligkeit zu haben. Aber du hast ja gerade gesagt, dass du nicht alleine in der Wohnung wohnst. Nee. Da ist deine Frau ist da und zwei Söhne. Wie alt sind die Söhne? Oh, die sind 20 und 23, die arbeiten. Aber die wohnen mit in der Wohnung? Ja, ja. Das heißt, die sind ja auch ständig dann konfrontiert mit deiner Erkrankung. Genau. Wie geht das? Gibt es da Spannungen und Reibereien? Spannungen gibt es eigentlich in dem Sinn nicht, weil sie lernen mittlerweile damit umzugehen. Also wenn ich dann halt, es kommt dann Faden, da stürze ich einfach auf den Boden, verliere mein Gleichgewicht und dann knallt es mich hin. Und dann müssen halt meine Söhne mich aufheben und bringen sie mich im Wohnzimmer. Oder ich sitze im Wohnzimmer und ich habe Besuch, meine Enkel sind da, meine anderen Familienteile. Ja. Dann fange ich plötzlich an zu weinen. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich kann das nicht steuern und nicht lenken. Dann ist doch wahrscheinlich auch so ein Anruf jetzt hier in einer solchen Sendung eine wahnsinnige Überwindung. Bitte? Ich bin am Zittern ohne Ende. Ja, aber dennoch sprichst du ganz normal und erklärst das alles sehr anschaulich, das muss ich sagen. Insofern ein Kompliment, dass du dich das traust. Das ist schon ein Schritt nach draußen, in die Welt. Ja, ich hab schon versucht, mir zu überlegen, wie ich das erklären soll, und habe mir schon so meine Gedanken gemacht. Und das ist ja auch, weil ich da immer mit konfrontiert werde. Ich habe ja keine Freunde, nichts mehr. Ja, du hast noch einen Freund. Bist Frührentner wahrscheinlich aufgrund der Erkrankung? Ja, ich kann nicht mehr arbeiten. Ich muss Erwerbsunfähigkeitsrente. Was hast du früher gearbeitet? Ich war früher Kraftfahrer. Ja. Ist das für deine Frau nicht auch sehr belastend, mit dieser Erkrankung umzugehen? Das für die ganze Ehe ist das belastend. Ja. Weil das hat schon Einfluss, weil die Frau, die muss alles machen, die muss alles steuern. Und als Mann, wenn du da nichts mehr tauchst, wenn du da nichts mehr machen kannst, du bist noch nicht mal in der Lage, eine Spülmaschine auszuräumen. Du kannst nicht in den Keller gehen, du kannst gar nichts machen. Wenn du sagst, dass du 3 Jahre nicht die Wohnung verlassen hast, wie ist denn das? Man muss doch mal die Wohnung verlassen. Vielleicht, wenn man zum Arzt geht oder zum Zahnarzt. Das ist mein größtes Problem. Mein Hausarzt, wenn was ist, dann kommt der. Aber was mir halt fehlt, das ist ein Psychologe. Es kommt ja keiner raus. Bist du denn wegen dieser Sache speziell schon mal gezielt behandelt worden? Ja. Also ich habe in der Vergangenheit, ich wach nachts immer auf. Und oft weine ich dabei, weil ich den Traum richtig durchlebe. Und das hat alles mit der Vergangenheit zu tun. Ich habe eine brutale Kindheit, was alles passiert ist. Und die haben, die Psychologen und die Psychiater, die haben das alles so rausgefunden in Zusammenarbeit. Und auch aufgrund von Zeugenaussagen und alles. Und vieles ist wiedergekommen, es wurde auch gesprochen. Aber die Vergangenheit lässt mich nicht in Ruhe. Weißt du, Dommann, das ist so, wenn du einen Film gucken möchtest, dann legst du eine CD ein. Machst das Fernsehen an, guckst den Film, wenn der Film zu Ende ist, holst die CD raus, machst die Geräte aus. Aber bei mir schaltet das nicht ab. Das läuft und vor allen Dingen, das kommt immer unberechenbar. Wie das, was läuft und läuft? Ja, diese Bilder im Kopf. Ach so, meinst du? Vergangenheit, was passiert ja, ist. Verstehe. Die Erinnerungen. Und deswegen kann ich ja nachts auch nicht mehr schlafen. Ich bin bis morgens um 4 Uhr meistens wach, 4, 5 Uhr. Und dann kommt langsam die Dämmerung und dann traue ich mich im Bett. Das Fatale ist, dass du dadurch, dass du 3 Jahre nicht rausgegangen bist, natürlich folgerichtig in diesen 3 Jahren auch nicht bei einem Psychologen oder Psychiater warst. Nein. Nein, weil das... Ich bekomme zwar Tabletten, aber... Was für Tabletten sind das? BUSP. BUSP. Das sind, Und wer schreibt dir die auf? Ja, die Ärztin hat mir das eine Zeit lang aufgeschrieben und die dürfen das jetzt nicht mehr. Ja. Im Gesetz, ja. Du warst auch nicht in dieser Zeit mal bei deinem Hausarzt? Nein, ich kann ja nicht raus. Ja, ja, ich frage es nur nochmal, weil um es ganz klar ist. Hier. Und auch zum Blutabnehmen, die Blutwerte, weil ich habe Diabetes. Meine beiden Füße, die sind bis über die Knöchel jetzt taub. Mhm. Und ja. Weiß denn dein Hausarzt um deinen Zustand? Ja. Und was hat der dir geraten, was du tun sollst? Ja, sagt er, ich soll ins Krankenhaus gehen, ich soll vorbeikommen. Aber ich habe mir schon so oft, er ist so ein Arzt, wo der nicht daran glaubt, dass es Agro. Also, naja, okay, da ist das nicht der richtige Ansprechpartner. Und ich glaube, ein Riesentheater gehabt, ja. Riesentheater mit ihm gehabt? Ja. Ja. Und deswegen rufe ich ihn dann auch nicht mehr so. Ja, verstehe. Und, ja. Also das ist in der Tat... Meine einzige Chance war jetzt halt, normal rufe ich nirgendwo an. Deswegen hat mich das gewundert, dass ich bei dir angerufen habe. Das freut mich sehr und ich finde es auch wirklich gut und mutig von dir. Und wir werden uns jetzt auch sehr, sehr, sehr bemühen, im Hintergrund dir, soweit es irgend möglich ist, in unserem Rahmen dir zu helfen. Also einmal mit meiner Psychologin, die dich gleich wieder anrufen wird. Ja. Von meiner Seite aus glaube ich, dass ein Klinikaufenthalt wirklich das Effektivste wäre in deinem Fall. Ich weiß, was das schon in dir für eine Angst auslöst. Allein das Wort wahrscheinlich. Ja, das ist ja auch so, weil es spukt ja viel mit diesem Krankenhausvirus rum. Und meine beiden Schwiegereltern sind, also meine Schwiegereltern sind dieses Jahr gestorben. Und naja, jeder wurde von ihnen von diesem Virus erwischt und der hat sie niedergestreckt, ne? Das ist auch eine große Angst, die dich dann bremst. Das tut mich natürlich immer mehr belasten. Dann habe ich auch Angst, dass sie mir die Füße abnehmen, weil die Füße taub sind und alles, ne? Weil das kommt ja auch noch hinzu, aufgrund deiner Diabeteserkrankung, du ja wahrscheinlich über kurz oder lang in ein normales Krankenhaus ohnehin musst. Ja, also es gibt viele Sachen. Also mein Anliegen ist, dass du nicht in ein normales Krankenhaus kommst, sondern dass du in eine psychosomatische Klinik kommst. Ja. Und soweit ich weiß, ist das da, ich weiß es nicht genau, aber mit den Keimen nicht so verbreitet wie in normalen Kliniken. Mhm. Sodass diese Angst geschmälert wäre. Aber das ist jetzt eine Frage der richtigen Beratung und guten Überlegung, denn es muss ja was passieren. Ja. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig, oder? Ich halte es ja auch nicht mehr aus, weil ich sitze ja schon oft hier und bin nur am Weinen, weil ich nicht raus kann. Aber selbst wenn ich dann am Schrank gehe und ich ziehe eine normale Hose an, eine Jeanshose und ein Hemd und so und denke, jetzt ziehst du dich mal wieder anders an und versuchst ein bisschen rauszugehen. Ich brauche die Sachen nur anziehen, dann ist es so, als ob ich aus der Dusche komme. Ich bin gletschenass und da muss ich alles runterreißen. Das ratzfatz. Und dann lege ich wieder nackt auf dem Bett. Und nee, das ist kein Zustand. Ich verliere doch immer mehr Mut am Leben. Ja, ich glaube, dass man auch die Lebensfreude verliert, wenn man so lebt. Die geht immer mehr weg. Ja, ja, klar. Ich glaube mit Sicherheit, das wird meine Psychologin aber genau wissen, dass es irgendwelche Möglichkeiten und Tricks gibt, Menschen, die so betroffen sind wie du, dass man denen das auch vereinfacht, aus ihrer Wohnung in eine Klinik zu kommen. Wie man das macht, weiß ich nicht, aber das wird sicher irgendwelche Möglichkeiten und Tricks geben. Mhm. Ich glaube, das ist der erste große gravierende Schritt. Ja. Und alles Weitere muss sich dann zeigen. Was sagt denn deine Frau zu der Situation? Motiviert sie dich auch, dass du in eine Klinik gehen sollst? Oder sagt ja, sie sagt ja auch, und meine Söhne sagen schon immer, wenn es den Vater jetzt mal richtig reinhaut und der liegt, weil ich bin einmal bin ich umgekippt und einfach so, ich wollte meiner Frau eine Tasche abnehmen, als sie reinkam, da bin ich rückwärts gekippt und lag am Boden und war 2 bis 3 Minuten weg. Mhm. Und dann haben meine Söhne gesagt, wenn sowas nochmal vorkommt, wir holen dann sofort den Notarzt und dann gibt es keine Gnade und dann kommst du raus. Mhm. Die müssen dich holen. Mhm. Es muss sowas gemacht werden. Ne? Weißt du, Norbert, und ich fände es gut, wenn man diesen Notfall erst gar nicht eintreten lässt. Ja. Denn dann geht man nicht sensibel mit deiner Erkrankung um, sondern dann geht es nur noch um schnelle Nothilfe sozusagen. Mhm. Wenn aber das vorab eingefädelt wird, dass du behutsam den Schritt schaffst in eine Klinik, ja, um dich seelisch zu stabilisieren, ist es für dich und alle Beteiligten besser. Jetzt werden wir es so machen, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an und alles weitere im Hintergrund. Ja, und danke nochmal. Sehr, sehr gerne, Norbert. Ich wünsche alles, alles Gute und viel, viel Erfolg. Ich danke nochmal. Herr gerne. Tschüss, tschüss, Norbert. Tschüss. So, liebe Leute, jetzt kriege ich gerade am Ende der Sendung noch einen Hustenanfall. Das war's für heute in der Technik Moritz Güldenring. Und morgen heißt unser Thema Großeltern und Enkel. Ich möchte gerne mit Großeltern reden über Enkel und mit Enkeln über Großeltern. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen. Ciao.